Nach dem Essen stiegen sie erneut auf zu den Götterhöhlen, diesmal in einer größeren Gruppe von 12 Personen, der auch Martin, Dario, Dr. Carducci, Stefano, Lorenzo, Paul und Claudia angehörten. Die Aufforderung dazu war keine freundliche Einladung gewesen, sondern ein Befehl, der angesichts der Umstände keinen Widerspruch zuließ. Sie hatten Paul wieder die Hände auf den Rücken gefesselt, was ihm das Gehen, das zuweilen an Kletterei grenzte, nicht gerade erleichterte. Er beschleunigte seinen Schritt und arbeitete sich zur Spitze der Gruppe vor, immer argwöhnisch beobachtet von Stefano, der ihm offenbar als Aufpasser zugeteilt war. Als Paul vorn angelangt war, schob er sich zwischen Dario und Martin und fragte, »Wie kommt es eigentlich, dass Sie so plötzlich und in so großer Zahl hier auftauchen? Noch in der Nacht war es hier wie ausgestorben, abgesehen von Lorenzo.« »Machen Sie sich darüber wirklich ernsthaft Gedanken?« fragte Dario. »Inzwischen sollten Sie wissen, dass wir über alles, was uns betrifft, gut informiert sind. Wir haben Informanten bei den Jesuiten ebenso wie bei der Polizei. Wir haben gewusst, dass Sie und Claudia Rom verlassen hatten. Zugegeben, wir waren in der Nacht nicht an Ihnen dran, aber auch außerhalb Roms haben wir an allen wichtigen Punkten Verbündete. Späher.« »So wie Lorenzo?« Paul warf dem Einsiedler, der die Gruppe anführte und wieder seine Flinte geschultert hatte, einen kurzen Blick zu. »So wie Lorenzo, richtig. Er mag ein bisschen merkwürdig wirken, und offen gesagt ist er das auch, aber er hat sich als zuverlässig erwiesen, auch letzte Nacht, als er uns anrief und über ihre Ankunft in Pelicano informierte. Ich hatte übrigens bereits damit gerechnet, dass Sie und Claudia sich hier blicken lassen würden. Bei all ihrer Schnüffelei mussten Sie irgendwann etwas herausfinden, das Sie herführte. Aber das ist nicht schlimm. Sehen Sie den Berg vor uns? Die Höhlen dort sind der Ort der Katharsis für uns Söhne des Alten. Ich hoffe, das werden sie auch für Sie sein, Paul.« »Glauben Sie wirklich, ich könnte mich auf Ihre Seite stellen? Auf die Seite von Mördern?« »Ihr Vater, Renato Sorelli, stand auf unserer Seite. War er in Ihren Augen kein guter Mensch?« Damit berührte Dario einen wunden Punkt, eine Frage, über die Paul in den vergangenen Wochen wieder und wieder nachgedacht hatte. Zeit seines Lebens hatte er Sorelli verehrt als den Mann, der ihm Lehrer, Vertrauter, Ersatzvater gewesen war. Aber seit er wusste, dass Sorelli nicht nur zu den Söhnen des Alten gehört hatte, sondern auch sein leiblicher Vater gewesen war und ihm immer etwas vorgemacht hatte, waren Pauls Gefühle für ihn äußerst zwiespältig. »Ich bin überzeugt davon, dass Sorelli für das eingetreten ist, woran er geglaubt hat.« Paul zog es vor, ihn nicht als seinen Vater zu bezeichnen. »Aber das ist doch schon alles, was ich an Positivem über ihn sagen kann. Falls man es überhaupt als etwas Positives sehen kann, wenn jemand an die Sache des Teufels glaubt und alles dafür tut, dem Bösen bei den Menschen Einlass zu verschaffen.« »Sie wollen es nicht verstehen«, sagte Dario kopfschüttelnd. »Janus ist der Alte, der wahre Gott, der Schöpfer von uns allen. Er kann gar nicht böse sein, weil er der Maßstab für alles Sein und Denken und Fühlen und Handeln ist.« »Nein, Sie wollen es nicht verstehen, Dario. Dass Sie einem Irrglauben folgen, einem Dämon, der Sie verführt, wie er schon so viele andere vor Ihnen verführt hat. Es gibt nur einen wahren Gott und Weltenschöpfer, und der hat nichts mit jenem Monstrum zu tun, das Sie anbeten.« »Es ist traurig, dass Sie so denken, Paul. Sie, ein Abkömmling des Alten, ein Sohn des Janus. Sie könnten so viel bewirken für unsere Sache, aber es soll wohl nicht sein. Zum Glück sind wir nicht auf Sie angewiesen, um Janus zur Rückkehr auf seinen Thron zu verhelfen.« Paul fand Darios Hingabe und Zuversicht beunruhigend. Der Mann war gefährlich, wie alle Fanatiker. Aber da war noch mehr, da war diese absolute Unerschütterlichkeit. Paul fragte sich, worauf sie beruhte, was Dario dieses unbedingte Vertrauen in seinen Dämon Janus gab. Inzwischen hatten sie das Plateau erreicht, auf dem Lorenzos Hütte stand, und legten eine Pause ein, weil Martin völlig außer Atem war. Er war nicht der Einzige, der sich auf einen der niedrigeren Felsen setzte, um sich auszuruhen. Lorenzo verschwand wortlos in seiner Hütte. Auch Claudia hatte sich hingesetzt und Paul nahm neben ihr Platz. Gern hätte er einen Arm um Claudia gelegt, aber die Fesseln hinderten ihn daran. Also sah er sie einfach nur an und fragte, »Wie geht es dir?« Sie versuchte zu lächeln, aber es blieb bei dem tapferen Versuch. »Ehrlich gesagt, ich bin ziemlich durch den Wind. Darios plötzliches Auftauchen hat mich sehr mitgenommen, das merke ich jetzt. In meinem Kopf dreht sich alles, und ich bin kaum in der Lage, einen klaren Gedanken zu fassen. Das kann ich dir nachfühlen. Ähnlich ging es mir, als ich erfuhr, wer mein leiblicher Vater und meine leibliche Mutter waren. In meinem Kopf dreht sich heute noch alles, wenn ich darüber nachdenke, obwohl seither schon 2 Monate vergangen sind. Dario ist immer meine ganze Familie gewesen. Sie sah zu ihrem Bruder hinüber, und Paul las Zweifel in ihrem Blick. Und jetzt? Ich weiß das, Claudia, und trotzdem wäre ich froh, wenn er eine bloße Erinnerung geblieben wäre. Er macht mir Angst, und ich wäre froh, wenn wir jetzt nicht hier oben wären, sondern möglichst weit weg von diesem Ort. Das wäre ich auch. Offenbar stand Claudia nicht mehr so massiv unter dem Einfluss ihres Bruders, worüber Paul sehr froh war. Er hätte gern noch weiter mit ihr gesprochen, um herauszufinden, wie sie die Lage einschätzte, aber Dr. Carducci gesellte sich zu ihnen, um sich Claudias Fuß anzusehen, wie er sagte. Vielleicht wollte er aber auch nur verhindern, dass Paul und Claudia sich längere Zeit ungestört unterhielten. Carducci befasste sich mit Claudias Fuß, bis Lorenzo aus seiner Hütte wieder zum Vorschein kam. Sogleich gab Dario, der nur auf diesen Moment gewartet zu haben schien, das Zeichen zum Aufbruch. Mit gemischten Gefühlen gingen Paul und auch Claudia, das sah ihr an, auf die Götterhöhlen zu. Als sie sich durch den engen Spalt gezwängt hatten und die abgestandene kalte Luft der Höhlenwelt einatmeten, war Paul, als hätten sie diesen Ort nie verlassen. Die Sonne und die frische Luft da draußen schienen nur eine Einbildung gewesen zu sein, ein Wunschtraum, den Janus ihnen gegönnt hatte, während er sie in Wahrheit mit unsichtbaren, aber starken Armen festhielt. Mehrere Handscheinwerfer flammten auf, und in diesem Licht waren die Höhlenwände viel deutlicher zu sehen als bei ihrem ersten Besuch. Auch wenn diese Bilder vom Kämpfen und Morden, von Opfern und Qualen eine abstoßende Geschichte erzählten, konnte Paul sich ihrer Wirkung nicht entziehen. Fast fühlte er sich gegen seinen Willen gezwungen, sie anzusehen. Nach den 3 Höhlen, die Paul und Claudia bereits kannten, betraten sie nun eine weitere. Die Bilder hier zeigten Menschen auf der Flucht, bedrängt von Verfolgern und Naturgewalten. Sie verteidigten ihr nacktes Leben mit Lanzen, Schwertern und Knüppeln. Sie rannten davon vor rasenden Flammen. Sie suchten verzweifelt Unterschlupf in einem Unwetter, das faustgroße Hagelkörner auf sie niederprasseln ließ. Sie wurden von wilden Tieren angefallen, aber sie siegten und schlachteten die Tiere, aßen sie und schöpften neue Kraft. Sie flohen weiter und erstiegen einen zerklüfteten Berg, in dessen Höhlen sie endlich einen Zufluchtsort fanden und Ruhe, um sich zu erholen. Fasziniert betrachtete Paul die Bilder und vergaß dabei alles andere um sich herum. Er begann Lorenzo zu verstehen. Wenn man sich auf diese Bilder einließ, erzählten sie einem eindringlicher als jedes Buch eine Geschichte. Nach einiger Zeit trat Dario neben ihn. »Hier sehen Sie das, was wir die große Flucht nennen. Nicht alle Menschen hatten sich nämlich von Janus abgewendet. Die Treuen, die Starken haben sich in der Stunde der Not nur umso fester um ihren Gott geschart und ihren Glauben mit Zähnen und Klauen verteidigt. Aus ihren Dörfern und Städten vertrieben, sind sie in die Wildnis geflohen, immer Feinde auf den Fersen, darunter auch einstige Glaubensbrüder, die plötzlich alles taten, um ihren neuen Göttern zu gefallen. Auf der Flucht wurden sie gepeinigt von Feuern, Stürmen und Bestien, die ihnen von den neuen Göttern gesandt wurden, um sie zu zermürben. Aber sie haben nicht an Janus, ihrem Gott, gezweifelt. Und er hat seine schützende Hand über sie gehalten und sie zu diesen Höhlen geführt, die ihr Refugium wurden und deren Wänden sie ihre Geschichte anvertrauten. Von hier aus sollte Janus einst zu neuer Macht erstarken, das war ihr fester Wille. Und wir, ihre Nachkommen, sind nun angetreten, ihren Willen, der auch Janus' Wille ist, zu vollstrecken. Nachkommen? Ungläubig ließ Paul seinen Blick über die Gestalten der Männer gleiten, die Dario und Martin um sich versammelt hatten. »Die meisten der Kerle hier sind doch üble Halunken, die vermutlich mehr Zeit hinter Gittern als auf freiem Fuß zugebracht haben. Das sollen die Nachkommen der Gläubigen sein, die einst in diese Höhlen kamen? Das wollen Sie mir doch nicht wirklich weismachen, Dario.« »Bei einem Teil unserer Leute handelt es sich um Söldner, die wir angeworben haben, damit sie für uns kämpfen. Aber warum nicht?« Noch ist die Zahl der Gläubigen gering, und es ist besser, sie nicht unnötig der Gefahr auszusetzen. Den Kampf mit der Waffe in der Hand sollen jene führen, die das gelernt haben. Und wo sind ihre Gläubigen? Überall im Land und auch über seine Grenzen hinaus verstreut. Darunter sind viele einflussreiche Menschen, die nur auf das Zeichen warten, dass Janus zurückgekehrt ist. Dann werden sie mit ihrem Glauben an die Öffentlichkeit treten, werden mit ihrem Einfluss dafür sorgen, dass die Medien darüber berichten, werden mit ihrem Geld Tempel bauen lassen zu Ehren von Janus, und bald schon werden die Christen merken, dass ihnen eine starke Konkurrenz erwachsen ist. Aber dann wird es zu spät sein, Von Rom aus, der alten Stadt des Janus, wird sich der wahre Glaube ausbreiten, wie es einst der christliche Glaube getan hat. Und wo heute überall auf der Welt ihre vielgerühmten Kirchen und Kathedralen stehen, werden sich die Tempel des Janus erheben. Sie sind ein Phantast. Und wenn schon, war es nicht Albert Einstein, der gesagt hat, Fantasie sei wichtiger als Wissen? Alles, was bisher auf diesem Planeten verwirklicht worden ist, musste von Menschen vorgedacht werden, die von der dummen, bequemen Masse als Phantasten abgetan wurden. Noch mag die Herrschaft des Janus Ihnen als ein Bild der Fantasie erscheinen, Paul. Vielleicht als Hirngespinst, aber bald schon wird sie Realität sein. Dann, wenn der Sohn des Janus geboren ist. Der Sohn des Janus? Noch einer? So wie Sorelli einer seiner Abkömmlinge sein sollte und ich auch? Sie haben es erfasst. Die Wiedergeburt des Fontos, in dem die Macht des Janus Fleisch wird, sowie die Macht des Christengottes sich in Jesus manifestiert haben soll. Es wird schon bald soweit sein, denn der Sohn des Lichts und die Tochter der Finsternis haben sich vereinigt. Ich zeige es Ihnen, kommen Sie nur. Dario wandte sich ab und ging auf einen weiteren Durchlass zu, der unzweifelhaft in die nächste Höhle führte. Ein Stoß, den Stefano ihm zwischen die Schulterblätter gab, brachte Paul dazu, Dario zu folgen. Dicht bei ihm ging Claudia. In ihr schien dasselbe vorzugehen wie in ihm. Sie ahnten beide, dass das, was sie in der nächsten Höhle zu sehen bekamen, ihnen nicht gefallen würde. »Nur Mut«, flüsterte er ihr zu, und Claudia schaffte es, ein kleines Lächeln auf ihr Gesicht zu zaubern. Auch wenn sie Paul zuliebe lächelte, in Wahrheit war Claudia elend zumute. Je näher sie dem Durchlass zur nächsten Höhle kamen, desto mehr musste sie sich zwingen, einen Fuß vor den anderen zu setzen. Die Euphorie, die das Wiedersehen mit Dario bei ihr ausgelöst hatte, war längst verflogen. Die Freude war Zweifel und Angst gewichen. Das Wissen, dass Dario sie all die Jahre über sein Schicksal im Unklaren gelassen hatte, nagte an ihr. Mehr noch, schon vor seinem Untertauchen hatte er sie getäuscht, hatte er ihr Theater vorgespielt. Sie fühlte sich betrogen und verraten von dem einzigen Menschen, der ihr jemals nahe gestanden hatte. Jedenfalls für lange Zeit. Zum Glück gab es Paul. Ohne ihn, seine Nähe, hätte sie sich rettungslos verloren gefühlt. All das beschäftigte sie und es fiel ihr schwer, ihre Gedanken zu ordnen. Zu vieles war in den vergangenen Stunden auf sie eingeströmt und strömte noch immer auf sie ein. Worte, Gedanken, Gefühle. Da war etwas in diesen Höhlen, das sie erschauern ließ. Etwas Starkes, Unfassbares, Übernatürliches oder eher Unnatürliches. Sie spürte, wie dieses Etwas lautlos und mit unsichtbaren Händen nach ihr griff, um sie an sich zu ziehen, als hätte es schon lange, viel zu lange auf sie gewartet. Je weiter sie in die Höhlen vordrang, desto stärker wurde dieses Gefühl und desto größer wurde ihre Furcht vor dem, was sie erwartete. Am liebsten hätte sie kehrt gemacht und wäre, so schnell es nur ging, hinausgelaufen in die wirkliche Welt, wo es einen Himmel gab, eine Sonne und Luft, die nicht nach vielen tausend Jahren Gefangenschaft, Hass und Rachsucht schmeckte. Denn das war es, was sie abstieß. So sehr die unhörbare Stimme sie auch umschmeicheln und locken mochte, unterschwellig spürte sie, dass dieses Etwas, Janus nannte es sich wohl, Böses im Schilde führte. »Du täuschst dich, meine Tochter. Ich will dir nichts Böses. Du bist ein Teil von mir und ich bin ein Teil von dir. Wir gehören zusammen und darum bist du hier. Lass deinen Widerstand fallen, gib dich mir hin, öffne dich und alle Zweifel werden verwehen.« Die Stimme in ihr war so intensiv wie nie zuvor. War das wieder Dario gewesen? Es hatte sich anders angehört, angefühlt. Zweifelnd blickte sie ihren Bruder an, aber im flackernden Licht der Scheinwerfer konnte sie nicht erkennen, was in ihm vorging. Er schien jedenfalls nicht besonders auf sie zu achten, sondern sich auf die Höhle zu konzentrieren, die sich vor ihnen öffnete. Die Männer stellten ihre Scheinwerfer auf niedrige Felsen, so dass sie damit einen guten Teil der Höhle beleuchten konnten. In alle Winkel reichte das Licht nicht. Es war eine große Höhle, die größte von allen, die sie bis dahin gesehen hatte, und Claudia spürte, dass es damit etwas Besonderes auf sich hatte. »Sie ist etwas Besonderes, weil ich hier bin. Dies ist der Ort der Erkenntnis und der Wahrheit. Wer sich mir hier verschließt, dem kann ich nicht helfen. Wer sich mir aber öffnet, für den und in dem bin ich, und er ist für mich und in mir.« Vielleicht war es nur ein Echo, das sie hörte, ein jahrtausendealtes Echo. Die ferne und doch so nahe Stimme längst vergangener Rituale, in denen die Anhänger des Janus hier ihrem Gott gehuldigt hatten, einem Gott, dem sie in der Mitte des Felsendoms eine Statue gewidmet hatten. Sie war groß, bestimmt 7 oder 8 Meter hoch, ein unbekleideter, muskulöser Mann, der beide Hände ausstreckte. Verlangend, gebieterisch oder lockend? Sie vermochte es nicht zu sagen. Das bärtige Gesicht war ernst, ließ aber keine Rückschlüsse darauf zu, was in dem Mann vorgehen mochte. Als sie langsam um die Statue herumging, entdeckte sie an der Stelle des Hinterkopfes ein zweites Gesicht, bartlos und viel jünger. Lag es nur an der Jugendlichkeit oder blickte dieses Antlitz tatsächlich freundlicher, fast heiter drein? »Ich bin heiter gestimmt, weil du endlich bei mir bist, meine Tochter. Teile meine Heiterkeit, indem du dich mir hingibst. Lass dich erlösen.« Etwas Fremdes wollte von ihr Besitz ergreifen, aber sie wehrte sich dagegen mit aller Kraft, die sie nur aufzubieten vermochte. Es war, als tobe eine Schlacht in ihr. Ein Kampf, der sie nicht nur geistig, sondern auch körperlich anstrengte. Sie geriet ins Wanken und wäre gestürzt, hätte Dario sie nicht gehalten. Dicht bei ihr stand Paul, der mit seinen gefesselten Händen zur Hilflosigkeit verdammt war, aber seine gequälten Züge verrieten ihr, dass er mit ihr fühlte und sich Sorgen machte. »Was hast du, Claudia? Was geschieht mit dir?« hörte sie ihn fragen. Seine Stimme klang seltsam dumpf, wie von einer dicken Wand abgeschirmt, so als weilten er und sie nicht mehr in derselben Welt. Paul beobachtete Claudia fassungslos und seine auf dem Rücken gefesselten Hände ballten sich in hilfloser Wut. Es machte ihn rasend, dass er ihr nicht helfen konnte. Irgendetwas geschah mit ihr, er griff von ihr Besitz. Ein böser Geist, ein Dämon. Janus! Hatte man sie in diese Höhle geführt, um sie dem Einfluss des Dämons ganz und gar auszusetzen? »Sperr dich nicht dagegen, Paul. Lass es zu, und du wirst die Erlösung fühlen, die ich dir zuteil werden lasse.« Erschrocken fuhr Paul zusammen. Was war das gewesen? Jemand hatte zu ihm gesprochen, lautlos und doch deutlich, in ihm drin, in seinem Kopf. »Janus«, keuchte er und starrte die überlebensgroße Statue an, die in ihrer Nacktheit nicht natürlich wirkte, sondern obszön. Vielleicht lag es an dem Penis, so groß und vom Körper abstehend, dass es wie eine Erektion aussah. »Die Lust ist etwas Natürliches, Paul. Spürst du das nicht? Sieh hin zu Claudia. Spürst du es nun?« Er sah Claudia an und spürte plötzlich den unwiderstehlichen Drang, sich mit ihr zu vereinigen. Trotz der gefesselten Hände wollte er sich auf sie stürzen, aber dann bezwang er sich. »Das bin nicht ich«, sagte er leise und fügte lauter, die Statue anblickend hinzu. »Das bist du. Du bist in meinem Kopf. Verschwinde, Janus, weiche von mir, Janus, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.« Laut und inbrünstig betete Paul das Vaterunser, bis er sich. »Das bin nicht ich«, sagte er leise und fügte lauter, die Statue anblickend hinzu. »Das bist du. Du bist in meinem Kopf. Verschwinde, Janus, weiche von mir, Janus, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.« Laut und inbrünstig betete Paul das Vaterunser, bis er von Stefano einen heftigen Schlag auf den Hinterkopf bekam und benommen zu Boden sackte. Aber es hatte ausgereicht, um den Angriff abzuwehren, den Janus auf sein Ich unternommen hatte. In diesem Augenblick war Paul mehr als dankbar für das, was Ludovico Anfuso ihm beigebracht hatte. Er hatte eine geistige Blockade errichtet und hoffte, dass sie Janus von einem erneuten Versuch, von ihm Besitz zu ergreifen, abhalten würde. Während Stefano noch mit erhobener Faust neben ihm stand, bereit jederzeit erneut zuzuschlagen, kam Paul auf die Knie. Den Schmerz in seinem Kopf ignorierte er. Er sah zu Claudia hinüber, die viel schlimmere Schmerzen litt als er. Innere Schmerzen, Seelenqualen, die sie im Kampf gegen den Dämon ertragen musste. Sie hatte nicht gelernt, sich dagegen zu wehren. »Warum tut ihr uns das an?« rief Paul. »Nehmt mich, aber lasst Claudia in Ruhe. Lasst sie gehen, dann, das verspreche ich, gebe ich jeden Widerstand gegen Janus auf.« »Das werden sie über kurz oder lang ohnehin tun«, erwiderte Juan Felipe Martin. »Sie sind stark, Paul, ohne Zweifel, aber Janus ist stärker als sie. Denn sie sind der Sohn, er aber ist der Vater.« Bei diesen Worten blickte der alte Mann ehrfürchtig zum Antlitz der Statue auf. »Dann überlasst mich meinem Vater, aber gebt Claudia frei. Dario, sie ist doch ihre Schwester. Können Sie mit ansehen, wie sie leidet?« Claudia muss leiden, damit sie die Erlösung findet, sagte Dario, der Claudia noch immer festhielt. Gerade weil sie meine Schwester ist. Das verstehe ich nicht, seufzte Paul. Dann sind Sie vielleicht doch nicht so klug, wie ich dachte, mischte Martin sich wieder ein. Sehen Sie sich hier doch um, Paul, dann werden Sie verstehen. Mit einer ebenso einladenden wie übertriebenen Geste zeigte der Domitor in die Runde auf die zahlreichen Bilder, die auch hier die Felswände schmückten. Paul nahm sie erst jetzt bewusst wahr, und sie gefielen ihm genauso wenig wie die anderen Wandmalereien, die er an diesem Tag gesehen hatte. Hier wurde kein Blut vergossen, aber die Bilder waren deshalb nicht weniger abscheulich. Je länger er sie betrachtete, desto mehr ging ihm auf, dass es keine einzelnen Bilder waren. Sie zeigten alle zusammen eine Szene, eine große, wüste Orgie, an der unzählige Männer und Frauen teilnahmen. Auch Janus. In vielfacher Verkörperung erschien der Dämon unter seinen Anhängern, um mit ihnen zu kopulieren, mit Frauen wie mit Männern. Einige schienen dabei Lust zu empfinden, andere Schmerz. Janus schien beides recht zu sein. »Haben Sie uns deshalb hierher geschleppt?« fragte Paul zweifelnd. »Wegen einer Orgie?« Martin schüttelte mit beinahe trauriger Miene den Kopf. »Sie verstehen es immer noch nicht, Paul. Das ist keine Orgie, es ist das Vermächtnis des Janus, die Aufgabe, die er uns hinterlassen hat.« »Die Aufgabe zu kopulieren?« »Es ist der Auftrag an seine Kinder, sich fruchtbar zu mehren, damit viele an seiner Seite stehen, wenn der Tag gekommen ist. Deshalb sind Sie und Claudia hier. Der Sohn des Lichts und die Tochter der Finsternis haben sich vereinigt, und die Geburt des Fontos, der ihrer beider Sohn ist und zugleich der Sohn des Janus, wird das Zeichen an alle Gläubigen sein, dass Janus zurückgekehrt ist.« »Der Sohn des Lichts und die Tochter der Finsternis haben sich vereinigt.« Genau dieselben Worte hatte Dario zuvor benutzt. Wie ein nicht enden wollendes Echo hörte Paul sie immer wieder, und plötzlich verstand er sie, auch wenn sich alles in ihm dagegen sträubte. »Der Sohn des Lichts? Soll ich das sein? Der Sohn Sorellis, der von sich glaubte, ein Abkömmling des Alten zu sein, des Janus?« »Er glaubte es nicht nur, er war es«, sagte Martin. »Und wir alle wären überglücklich gewesen, wenn sie das Erbe angenommen und sich nicht dagegen gewehrt hätten. Aber es gibt andere Wege, Janus wieder auf den Thron zu verhelfen, und er selbst muss dabei mitgewirkt haben, dass wir sie beschreiten können. Anders ist es nicht zu erklären, dass sich der Sohn des Lichts mit der Tochter der Finsternis vereinigt hat?« Martin nickte und verzog die Lippen zu dem, was bei ihm ein Lächeln war. Zweifelnd und beinahe unwillig blickte Paul Claudia an. »Wollen Sie andeuten, Martin, dass Claudia die Tochter der Finsternis ist?« »Jetzt sollten Sie es eigentlich begriffen haben. Als Janus sich mit den Menschen vereinigte, mit Anhängern, die ihm geblieben waren, hat er zwei Blutlinien geschaffen. Eine für die lichte Seite seiner selbst, die andere für die finstere. Und in einer alten Überlieferung, die wir Söhne des Alten hüten wie unseren Augapfel, steht geschrieben, dass der Sohn des Lichts und die Tochter der Finsternis sich vereinigen, um einen Sohn zu zeugen, der die Macht des Janus auf Erden verkörpern wird. Fontos.« Während der Domitor sprach, sah auch er Claudia an, und die Verzückung, die dabei in seinem Blick lag, brachte Paul fast um den Verstand. »Das ist doch lächerlich«, brüllte er. »Erst soll ich ein Sohn des Dämons sein, und jetzt ist Claudia auch noch seine Tochter. Erwarten Sie im Ernst, dass wir Ihnen das glauben, Martin?« Der Spanier blieb ruhig. »Darauf kommt es doch überhaupt nicht an. Das Einzige, was zählt, ist, dass wir es nicht nur glauben, sondern wissen.« »Woher?« »Weil wir die Abkömmlinge des Janus seit vielen Jahrhunderten beobachten. Was glauben Sie denn, wie Dario zu seinen ungewöhnlichen Fähigkeiten kommt? Es sind die Kräfte des Janus, die in ihm schlummern und die in Fontos noch um ein Vielfaches stärker sein werden.« Verzweifelt suchte Paul nach einem schwachen Glied in der Kette von Martins Argumenten, und während er noch überlegte, ergriff Claudia das Wort. »Wieso glauben Sie, dass ich mich mit Paul vereinigt habe?« »Oh, wir wissen so einiges«, sagte der Domitor vieldeutig. »Sie leugnen doch wohl nicht, dass Sie von Paul schwanger sind.« »Woher wollen Sie wissen, dass ich schwanger bin? Ist meine Gynäkologin vielleicht auch eine Anhängerin des Janus?« »Das nicht, aber eine Ihrer Sprechstundenhilfen war sehr gesprächig. Das ist sie jedes Mal, wenn ein gewisser junger Mann bei ihr ist. Sie ist dann so glücklich, dass sie gar nicht fragt, warum dieser junge Mann sich so für eine Patientin namens Claudia Bianchi interessiert. Sie hat ihm sogar eine Kopie ihrer Patientendatei angefertigt, ohne nach dem Grund zu fragen. »Sie sind abscheulich«, schrie Claudia. »Sie alle!« Dabei sah sie Dario an und riss sich von ihm los. »Claudia«, rief er, »du musst dich auf unsere Seite stellen und mit uns zusammenarbeiten. Was verstehst du darunter, dass ich euch euren lang erwarteten Göttersohn gebäre? Ihr seid ja alle krank. Ich bin schwanger, ja, aber niemand kann zu diesem Zeitpunkt wissen, ob es ein Sohn oder eine Tochter wird.« »Wir wissen, dass es ein Sohn wird«, versicherte Dario, »weil wir Vertrauen haben in Janus und in die Erfüllung der Prophezeiung.« Sie dachte an das neue Leben, das in ihr heranwuchs. Sie hatte sich darauf gefreut, Mutter zu werden, aber im Augenblick wusste sie nicht, ob sie sich noch freuen oder ob sie sich fürchten sollte. »Wenn ihr recht habt damit, dass wir von dem da abstammen«, sagte sie und wies auf die Statue, »dann ist mein Kind nicht der Sohn eines Gottes.« »Was sonst?«, fragte Dario. »Dann ist es der Sohn des Teufels, denn dieser da ist ein Dämon, eine Verkörperung des Bösen, des Teufels, und mein Kind ist, wenn es wirklich von ihm abstammt, der Teufelssohn.« »Für heute ist es genug. Bringt sie hinaus. Sie brauchen Zeit, um alles zu verstehen und die Wahrheit zu akzeptieren.« Martins Worte klangen Paul noch im Ohr, als sie endlich die vorderste Höhle verließen und wieder auf das Plateau hinaustraten. Dr. Carducci blieb neben ihm und Claudia stehen. »Sie sehen nicht gut aus, Claudia. Sie sollten sich schonen, auch um ihres Kindes willen.« Er hörte sich an wie ein besorgter Arzt in seiner Praxis oder im Krankenhaus, und gerade das machte Paul wütend. Kurz zuvor hatte Carducci noch tatenlos dabei gestanden, als Claudia unter dem Einfluss des Dämons gelitten hatte. »Verschwinden Sie«, fuhr Paul ihn an. »Wer soll Ihnen Ihr besorgtes Getue abnehmen? Claudia ist Ihnen doch gleichgültig. Ihnen geht es nur um Ihren so sehnsuchtsvoll erwarteten Fontos.« »Ich glaube fast, ich sollte nicht nur Claudia, sondern auch Ihnen ein Beruhigungsmittel geben«, erwiderte der Arzt ungerührt. »Fassen Sie uns nicht an! Was sind Sie eigentlich für ein Quacksalber? Ein Arzt für Dämonen? Sind Sie überhaupt für Menschen zuständig?« Carducci lächelte nachsichtig. »Für Menschen schon, allerdings nur für weibliche. Ich bin Gynäkologe in Florenz. Aber keine Angst, eine Spritze kann ich Ihnen schon geben. Soweit kenne ich mich mit der männlichen Anatomie aus.« Die Antwort verschlug Paul die Sprache. »Ein Frauenarzt. Vermutlich hatten die Söhne des Alten ihn eigens wegen Claudia mitgebracht. Sie schienen wirklich an alles gedacht zu haben. Auf keinen Fall wollte er sich eine Beruhigungsspritze geben lassen. Aber er konnte sich nicht wehren. Stefano und ein weiterer Mann hielten ihn fest, und er musste hilflos zusehen, wie Carducci ihm die Injektion verabreichte. Der Arzt wandte sich Claudia zu, aber das nahm Paul nur noch undeutlich wahr. Die Welt um ihn her versank in einem dichten Nebel. Die Konturen verflossen, und die Geräusche erreichten ihn wie durch dicke Watte gedämpft. Auf einmal hatte er gar nichts mehr dagegen. Im Gegenteil. Er wünschte sich nichts so sehr wie zu schlafen und sich auszuruhen. Als Paul erwachte, war es dunkel, und er hatte nicht die geringste Ahnung, wo er sich befand. Sein Hinterkopf schmerzte, und er erinnerte sich an den heftigen Schlag, den Stefano ihm verpasst hatte. Vorsichtig tastete er nach der Stelle, wo es unaufhörlich pochte. Die Berührung verstärkte den Schmerz. Da schien sich eine veritable Beule zu bilden. Die Berührung. Aber ja, seine Hände waren nicht mehr gefesselt. Und noch etwas war anders. Er lag auf einer harten Matratze, und er war nicht allein. Dicht bei ihm lag eine zweite Person, die gleichmäßig atmete wie im Schlaf. Es war so dunkel in dem Raum, dass er das Gesicht nicht erkennen konnte. Trotzdem wusste er, dass es Claudia war. Er nahm ihren Duft wahr, einen überaus angenehmen Duft. Angenehmer wahrscheinlich als die Lage, in der sie sich befanden, dachte er und stand auf. Vorsichtig, um Claudia nicht zu wecken. Sie sollte sich ausruhen, solange es ging. Tastend erkundete er den Raum, der klein war und nichts weiter zu enthalten schien, als ihre Schlafstelle am Boden, einen Tisch, einen Stuhl, eine große Truhe und einen Herd. Jetzt wusste Paul, wo sie waren. Er suchte bei dem Herd nach Küchengerät, nach etwas, das er als Waffe benutzen konnte, ein Messer zum Beispiel. Aber er fand nichts dergleichen. Anschließend machte er sich an der Truhe zu schaffen, aber auch hier wurde er enttäuscht. Sie war fest verschlossen. Das einzige Fenster bot keine Sicht nach draußen. Der Fensterladen auf der Außenseite war vor die Scheibe geschlagen. Schließlich ging Paul zur Tür und war nicht im Mindesten überrascht, als er sie ebenfalls verschlossen fand. »Paul, bist du das?« kam es zögernd von der Schlafstelle. »Ja«, antwortete er im Flüsterton. »Aber sei leise, bitte. Falls wir nicht sowieso abgehört werden, sollten wir keine unnötige Aufmerksamkeit auf uns ziehen. Jede Minute ist kostbar.« »Wieso?« »Ich meine, um uns zu erholen, von dem, was wir in den Janushöhlen erlebt haben.« »Wo sind wir?« »In Lorenzos Hütte. Wahrscheinlich hat er vorhin noch seine persönlichen Habseligkeiten herausgeholt, bevor er ein zweites Mal mit uns in die Höhlen gegangen ist. Leider findet sich hier absolut nichts, was man als Waffe oder Ausbruchswerkzeug benutzen könnte.« Er seufzte. »Ein Fluchtversuch wäre wohl ohnehin illusorisch gewesen. Draußen in den Zelten schlafen sicher ein paar schwer bewaffnete Burschen, Söldner der Söhne des Alten, wie Dario sie genannt hat. Man könnte auch Kanonenfutter sagen.« »Warum haben sie uns hier oben gelassen und nicht wieder ins Dorf gebracht?« »Ich weiß es nicht«, sagte er stockend. »Du weißt es sehr wohl, oder?« »Sagen wir, ich habe eine Vermutung, aber die ist nicht sonderlich angenehm.« »Dann vermutest du wahrscheinlich dasselbe wie ich, dass sie uns morgen wieder in die Höhlen bringen wollen, zu ihrem sogenannten Gott, damit er Gelegenheit hat, von uns Besitz zu ergreifen.« »So etwas in der Art, ja.« Claudia schluchzte heftig. »Ich weiß nicht, ob ich das noch einmal aushalte.« Er setzte sich neben sie und zog sie an sich. Ihre Tränen benetzten seine Hände und ihr Körper erbebte. Paul hielt sie einfach nur fest und streichelte ihr sanft übers Haar. »Danke«, sagte Claudia schließlich. »Wofür?« »Dafür, dass du da bist.« »Ich wollte, es wäre mein Verdienst.« »Du bist da. Allein das zählt. Ich weiß, du lässt mich nicht im Stich.« »Nie wieder«, versprach er. Sie schwieg eine ganze Weile, bevor sie sagte, »In der Höhle, es war so erniedrigend. Ich habe mich ausgeliefert gefühlt. So stelle ich mir eine Vergewaltigung vor. Vielleicht war es sogar noch schlimmer. Dieses Wesen, was immer es ist, es wollte nicht meinen Körper nehmen, sondern meinen Geist. Du hast es auch gespürt, oder?« »Ja, aber du hattest stärker darunter zu leiden. Mir hat mein Glaube geholfen und das, was ich bei Vico gelernt habe.« »Ich habe nichts davon. Weder die Erfahrung eines Exorzisten noch den Glauben.« »Das stimmt nicht. Auch du glaubst an Gott.« »Was? Ich würde jetzt lachen, Paul, wenn es nicht das Letzte wäre, zu dem ich mich in der Lage fühle. Du weißt, dass ich meinen Glauben vor langer Zeit verloren habe.« »Ich denke, du hast ihn nicht verloren. Du leugnest ihn nur, weil dein alter Zorn auf die ungerechte Welt und auf den ignoranten Vatikan, der dich bei der Suche nach deinem verschwundenen Bruder nicht unterstützt hat, schließlich zu einem Zorn auf Gott geworden ist. Aber tief in dir verborgen brennt noch der Funke. Du musst ihn nur wieder entfachen.« »Seltsam. So was Ähnliches hat Gawalda auch zu mir gesagt.« »Siehst du? Wenn du mir nicht glaubst, dann glaub ihm.« »Wie kommst du überhaupt darauf, dass ich meinen Glauben nicht verloren habe?« »Das habe ich dem entnommen, was du in der Höhle gesagt hast. Es fiel ihm nicht leicht, es zu wiederholen, aber er kam nicht umhin. Dass unser Kind eine Verkörperung des Bösen sei, des Teufels, der Teufelssohn. Wer an den Teufel glaubt, den Widersacher Gottes, muss auch an Gott glauben.« »Das war so dahingesagt, ich hätte auch ein anderes Wort benutzen können.« »Das hast du aber nicht, weil in dir der Glaube steckt, um den Jesus Christus seinen Vater gebeten hat. Ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre.« »Das habe ich doch schon mal gehört, vor vielen Jahren, in Santa Apollonia.« »Lukas, Kapitel 22, Vers 32. Claudia überlegte und sagte dann, »Jesus zu Simon Petrus, bevor er in den Garten Gethsemane hinausging, wo er verhaftet wurde, nicht wahr?« »Ja, so sprach Jesus zu Petrus, der ihn in dieser Nacht dreimal verleugnen sollte. Dreimal. Den Mann, den er am meisten liebte, den Sohn Gottes. Aber Gott hat Petrus nicht fallen lassen. Meinst du, dann wird er dich fallen lassen?« »Für mich hat Jesus nicht gebeten.« »Doch, das hat er. Damals, bevor er hinausging in den Garten Gethsemane, um die schwerste aller Prüfungen auf sich zu nehmen.« Claudia klammerte sich an ihn und sie verharrten lange schweigend. »Glaubst du an die Geschichte mit dem Sohn des Lichts und der Tochter der Finsternis?« »Ich weiß nicht. Für mich klingt das alles zu sehr nach Budenzauber, nach schlechter Oper. Aber was ändert das? Martin und seine Anhänger glauben daran, und wenn ihnen unser Kind in die Hände fällt, droht ihm ein ähnliches Schicksal wie Dario. Dann machen sie es zu einem der ihren und rauben ihm die Seele. Für mich ändert das schon was, Paul. Ich wäre sehr erleichtert, wenn ich wüsste, dass unser Kind nicht... Was? Dass es nicht ein Abkömmling dieser unheimlichen Kreatur ist. Nicht der Teufelssohn. Achter Tag. Stunde um Stunde lagen sie eng umschlungen beieinander, und jeder von ihnen zog seine Kraft aus der Nähe des anderen. Der Morgen konnte nicht mehr fern sein, und Paul spürte, dass Claudia immer unruhiger wurde. Er ahnte, dass ihr die Furcht vor der erneuten Begegnung mit Janus zusetzte. »Sei ganz ruhig«, flüsterte er und streichelte sie zärtlich. »Alles wird gut.« »Ich beneide dich um deine Zuversicht. Mit jeder Minute rückt der neue Tag näher und damit vielleicht auch unsere Rettung. Es ist lieb von dir, dass du versuchst, mich zu trösten, aber woher soll Rettung kommen? Vielleicht von oben? Von Gott?« »Ja, auch von Gott. Und von den Hubschraubern. Hörst du sie denn nicht?« Claudia lauschte und musste es jetzt auch hören, das Brummen und Knattern, das beständig lauter wurde und klang wie ein Schwarm von Rieseninsekten, der geradewegs im Anflug auf sie war. Insekten aus Stahl und Kunststoff, dachte Paul. »Aber woher kommen sie?« »Keine Ahnung. Du als Polizistin kennst dich da besser aus. Vielleicht vom nächsten Luftwaffenstützpunkt?« »Du hörst dich an, als hättest du mit ihnen gerechnet.« »Das habe ich auch. Schon die ganze Nacht warte ich darauf. Habe ich dir nicht gesagt, jede Minute ist kostbar?« »Genauso war es, denn jede Minute, die verstrichen ist, hat uns der Rettung näher gebracht.« »Wie konntest du das wissen?« »Ich habe es nicht gewusst, sondern gehofft. Bevor die Söhne des Alten uns gefangen genommen haben, konnte ich dein Handy, das du mir kurz zuvor gegeben hattest, zwischen den Felsen verstecken. Alle haben nur auf dich und Dario geachtet, da ist es niemandem aufgefallen.« »Mein Handy, stimmt. Sie haben es nicht bei dir gefunden, als sie dich durchsuchten. Aber ich war so überwältigt von dem Wiedersehen mit Dario, dass ich mich darüber gar nicht gewundert habe. Ich habe mich in Rom lange nicht gemeldet, also haben sie mich dort vermisst und wohl das Handy geortet. Paul, du bist genial.« Sie küsste ihn. »Ich habe einfach nur der modernen Technik vertraut, aber auch dem da oben. Und jetzt meine ich Gott.« Der Lärm wurde ohrenbetäubend, tat beinahe physisch weh. Bald mischten sich andere Geräusche in das Brummen der Rieseninsekten, kurze Detonationen. »Schüsse«, sagte Claudia, »aber nicht in unserer Nähe.« »Wohl unten im Dorf. Wahrscheinlich wissen unsere Helfer nichts von diesem Plateau, aber aus der Luft werden sie es bald entdecken. Die Hütte und die Zelte werden es verraten.« »Aber es ist zu klein. Ein Hubschrauber kann hier nicht landen.« »Dann müssen wir eben durchhalten, bis die Verstärkung uns zu Fuß erreicht. Wie auch immer.« Paul hatte seinen Satz noch nicht beendet, da hörte er ein metallisches Geräusch ganz in der Nähe. »Das Türschloss«, raunte er Claudia zu. »Du den Stuhl, ich den Tisch.« Die Tür schwang auf und ein großer, kräftiger Mann trat ein, in der Rechten eine Schusswaffe. Es war Stefano. Claudia schlug als Erste zu. Mit einem Krachen zersplitterte der Stuhl auf dem Kopf des Hünen. Stefano taumelte und ging zu Boden, hielt die Waffe aber nach wie vor in der Hand. Er zielte auf Claudia. Paul schleuderte den Tisch auf Stefano, und was er dann hörte, war das Geräusch berstender Knochen. Stefanos Glieder zuckten unkontrolliert, und die Waffe, eine große Automatik, fiel ihm aus der Hand. Der große Mann stöhnte und spuckte Blut. Er musste gehörige innere Verletzungen erlitten haben. Paul hob ein Bein des zerbrochenen Stuhls vom Boden auf und schlug damit die Fensterscheibe ein. Sorgfältig streifte er mit dem Stuhlbein den Fensterrahmen ab, um sicherzustellen, dass nicht irgendwo ein Glassplitter hängen geblieben war. Dann stieß er mit aller Kraft von innen gegen den Fensterladen. Die einfache Verriegelung sprang auf, und der Laden, nicht mehr als ein Holzbrett, schwang zur Seite. Nun fiel das noch etwas matte Licht des beginnenden Tages in den Raum, und Paul beobachtete Claudia, als sie entschlossen an das Fenster trat. Die Verzweiflung und Angst der vergangenen Nacht schien vergessen. Sie wirkte hochkonzentriert und hielt die erbeutete Automatik so sicher in der Hand wie ein Schlosser seine Zange oder ein Schreiner seinen Hobel. Kein Zweifel, sie war in ihrem Element. »Draußen tut sich was!« Claudias Ausruf, der fast im Lärm von Rotorblättern untergegangen wäre, veranlasste Paul, sich dem Geschehen auf dem Plateau zuzuwenden. Ein großer Hubschrauber stand direkt über ihnen in der Luft, und die Kraft der Rotoren ließ die Planen der beiden großen Zelte erzittern. Zwischen den Zelten standen und kauerten einige Bewaffnete und schossen auf den Hubschrauber, suchten sich dann aber schnell Deckung. Offensichtlich wurde das Feuer von oben erwidert. Ein paar Männer kamen, angeführt von Dario, auf die Hütte zu, bis Claudia sie mit einem gezielten Schuss stoppte. Die Kugel ließ dicht vor dem vordersten Mann Erde aufspritzen. »Keinen Schritt weiter!« sie brüllte, um den allgemeinen Lärm zu übertönen. »Das nächste Mal treffe ich!« Dario wies seine Begleiter mit einem Handzeichen an, stehen zu bleiben, schob seine Waffe unter seine Weste und breitete die Arme aus, um zu zeigen, dass er ungefährlich sei. »Kommt lieber raus aus der Hütte«, rief er. »Wir sollten uns alle in die Höhlen zurückziehen. Euch könnte leicht eine verirrte Kugel treffen.« »Fall nicht auf ihn herein«, sagte Paul. »Nicht noch einmal«, antwortete Claudia und rief dann zu Dario hinüber. »Um wen machst du dir Sorgen? Um uns oder euren Teufelssohn?« Dario verzog das Gesicht. »Sprich nicht so von Fontos. Er ist doch auch dein Sohn. Ich sorge mich um euch alle, besonders um dich, Claudia.« Er machte einen Schritt nach vorn und Claudia rief, »Stopp! Bleib stehen oder ich schieße!« »Auf mich, deinen Bruder? Das wirst du nicht tun!« Langsam bewegte er sich vorwärts und Claudia nahm ihn ins Visier. Aber sie schoss nicht. Schweiß trat auf ihre Stirn und sie begann zu zittern. »Claudia, was ist mit dir?« Paul sah sehr besorgt aus und sagte etwas zu ihr, aber sie verstand ihn nicht. Um sie herum war all dieser Lärm und in ihr war die Stimme stärker als alles andere. »Du willst nicht auf mich schießen, Claudia. Ich bin dein Bruder, deine Familie, dein Leben. Willst du das alles verlieren? Leg die Waffe weg, Claudia, und komm zu mir. Komm in meine Arme, meine Schwester.« Draußen vor der Hütte, nur ein paar Schritte von ihr entfernt, stand Dario und breitete die Arme aus, um sie zu empfangen. Der Wunsch, zu ihm zu gehen, wurde übermächtig. Warum versteckte sie sich vor ihm? Warum zielte sie mit einer Waffe auf ihn? »Diese Waffe bringt Tod und Vernichtung, aber wir wollen das Leben. Leg die Waffe weg, Claudia, und schließ dich uns an. Warum machst du es dir so schwer? Komm zu mir und lass dich erlösen.« Sie empfand es als Bürde, hier zu hocken und auf ihren eigenen Bruder zu zielen, der dort draußen stand und sie freundlich anlächelte. Um sich von dieser Bürde zu befreien, ließ sie die rechte Hand sinken und legte die Waffe auf den Boden. »Ich komme, Dario.« »Das wirst du nicht tun«, schrie Paul und riss Claudia, die aufstehen und zur Tür gehen wollte, zurück. Dann griff er nach der Automatik und legte auf die Männer draußen an. »Ich weiß, was du mit Claudia gemacht hast, Dario. Versuch das nicht mit mir. Wenn ich auch nur einen seltsamen Gedanken in meinem Kopf bemerke, drücke ich einfach ab.« Dario blieb ruhig. »Ihr werdet auch so zu mir herauskommen, es sei denn, ihr zieht es vor, bei lebendigem Leib zu verbrennen.« Paul hatte die Worte noch nicht ganz verarbeitet, da hörte er schon das Knacken der Flammen, spürte die plötzliche Hitze, hatte den scharfen Geruch von Benzin in der Nase. Irgendjemand hatte sich um die Hütte herumgeschlichen und sie von hinten angezündet. »Es ist immer gut, noch ein Ass im Ärmel zu haben«, sagte Dario. »Jetzt kommt endlich raus, unbewaffnet.« Paul erkannte, dass sie gehorchen mussten, sonst würden sie tatsächlich bei lebendigem Leib verbrennen. Schon erfüllte beißender Rauch die Hütte, trieb ihm Tränen in die Augen und ließ Claudia heftig husten. »Wir kommen«, rief er, »ohne Waffen.« Achtlos legte er die Automatik, die ihnen nichts mehr nützte, auf den Boden, erhob sich und riss die Tür auf. Dann umfasste er Claudia mit beiden Armen und taumelte mit ihr nach draußen. Die Flammen züngelten über die gesamte Rückwand der Hütte und griffen bereits auf das Dach über. Seine Flinte, über den Rücken gehängt und einen offenbar leeren Kanister in der Hand, kam Lorenzo angelaufen und grinste. »Wie habe ich das gemacht?« »Sehr gut«, lobte Dario. »Die Hütte brennt wirklich toll.« Lorenzo blickte zur Hütte und plötzlich verschwand das Grinsen aus seinem Gesicht. Jetzt erst schien ihm bewusst zu werden, was er getan hatte. »Meine schöne Hütte«, stammelte er. »Du kannst dir eine neue bauen«, erwiderte Dario. Noch immer spürte Paul den beißenden Rauch in den Lungen, aber er war doch halbwegs zu Atem gekommen und keuchte. »Stefano liegt noch da drin, verletzt, ihr müsst ihn rausholen.« »Zu spät«, Dario zeigte auf das Dach der Hütte, das gerade lichterloh brennend einstürzte. »Und jetzt los, zu den Hügeln!« Über ihnen schwebte noch immer der Hubschrauber, etwas höher jetzt, um den Verteidigern auf dem Plateau kein zu genaues Ziel zu bieten. Ein paar von Darios Leuten hatten sich am Rand des Plateaus hinter die Felsen gekauert und schossen nach unten. Schwer bewaffnete Männer in gefleckten Kampfanzügen arbeiteten sich näher heran, indem sie sich wechselseitig Feuerschutz gaben. Paul konnte nicht erkennen, ob es sich um Militär oder Polizei handelte, aber das war auch nicht wichtig. Hauptsache, sie kamen. Dario hatte seinen Blick bemerkt. Geben Sie sich keinen falschen Hoffnungen hin, Paul. Innerhalb des Berges wird Janus uns beschützen. Die Höhlen sind sein Reich. Los!« Er hatte seine Pistole gezogen, um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen. Da sie von Darius' Männern umstellt waren, blieb Paul und Claudia nichts übrig, als mit zum Höhleneingang zu gehen. Auch jene Männer, die bislang auf die Angreifer geschossen hatten, stellten das Feuer ein, um sich zu den Höhlen zurückzuziehen. Der letzte, der kam, war Lorenzo. Traurig schaute er noch einmal hinüber zu dem Flammenmeer, das einmal seine Hütte gewesen war. Waren die Götterhöhlen, die Höhlen des Janus, der Ort, an dem sich ihr Schicksal erfüllen sollte? Dieser Gedanke schoss Claudia durch den Kopf, als sie sich widerstrebend durch den schmalen Felsspalt zwängte und in die trügerische Stille der Höhlen gelangte. Ein halbes Dutzend Handscheinwerfer erhellte die vorderste Höhle, in der sie bereits von einigen Verschwörern erwartet wurden, unter ihnen Juan Felipe Martin. Ein paar Männer machten sich an den Wänden zu schaffen, ohne dass Claudia erkennen konnte, was genau sie dort taten. »Es wird Zeit, dass ihr kommt«, sagte ein erregter Martin zu Dario. »Wir müssen uns zurückziehen, und zwar schnell. In 2-3 Minuten sind alle Sprengsätze angebracht.« Lorenzo drängte sich nach vorn. »Sprengsätze? Wozu?« »Wir müssen die vorderste Höhle sprengen, damit uns niemand folgen kann«, antwortete der Domitor ungeduldig. »Das geht nicht«, rief Lorenzo. »Ihr dürft meine Höhle nicht zerstören.« »Es muss sein. Janus will es so.« »Aber es ist nicht richtig«, beharrte Lorenzo kopfschüttelnd. Martin kümmerte sich nicht weiter um ihn, sondern wandte sich an Dario und die übrigen Männer. »Wir machen uns jetzt auf den Weg zum Tempel. Sobald unsere Leute hier fertig sind, zünden sie die Sprengsätze und folgen uns.« Mit dem Tempel meinte er vermutlich jenen Felsendom, in dem sich die Janusstatue erhob. Während mehr und mehr Männer sich in die zweite Höhle absetzten, hatte Lorenzo, von niemandem beachtet, seine Flinte zur Hand genommen und auf Martin angelegt. Der erstarrte, als er in die doppelte Mündung blickte. »Was soll das, Lorenzo? Was hast du vor?« »Meinen Höhlen darf nichts geschehen. Gib den Befehl, die Sprengsätze zu lösen.« »Das darf ich nicht, Lorenzo. Janus hat es verboten.« »Ihr werdet meine Höhlen nicht zerstören.« Nun wandte Dario sich Lorenzo zu, und von einer Sekunde zur anderen begann der Einsiedler am ganzen Leib zu zittern. »Nein!« stieß er hervor. »Bleib weg aus meinem Kopf!« Wankend ging er in die Knie, aber vorher zog er noch beide Abzüge seiner Flinte durch. Nur 1-2 Sekunden später schoss einer der anderen Männer, und die Kugel traf Lorenzo in den Kopf. Er kippte zur Seite und schlug auf den Boden auf, wo er reglos liegen blieb, tot, wie Claudia erkannte. Dann erst sah sie, dass Lorenzo den Domitor getroffen hatte. Mit beiden Schrotladungen offenbar. 2 Treffer in die Brust aus so geringer Entfernung. Die Wirkung war verheerend. Von 2 Männern gestützt stand Martin noch aufrecht und presste beide Hände auf seinen Leib. Aber der war eine einzige Wunde. Blut und Gedärme quollen heraus, ohne dass der Domitor es verhindern konnte. Schließlich ließen ihn die Männer, die ihn eben noch gestützt hatten, zu Boden sinken und liefen zu dem Durchlass, der zur nächsten Höhle führte. Weitere schlossen sich ihnen an. Martin spuckte noch einmal Blut, dann war auch er tot. »Macht erst die Sprengladung fertig«, rief Dario. »Scheiß drauf«, rief einer seiner Leute. »Hörst du nicht die Rufe da draußen? Die sind gleich hier, Mann!« Der Tod des Domitors schien die Moral der Männer gebrochen zu haben. Die wenigsten von ihnen waren gläubige Janus-Anhänger, die bereit gewesen wären, bis zum letzten Atemzug für ihren Gott zu kämpfen. Sie waren Söldner und kämpften für nichts als Geld. Paul packte Claudia bei den Armen und sagte, »Lass uns verschwinden, schnell!« »Ja!« Sie wollte mit ihm nach draußen, aber sie konnte es nicht, war auf einmal wie gelähmt. Ein fremder Wille beherrschte sie. »Bleib hier, Claudia. Du darfst mich nicht verlassen. Mein Schicksal ist dein Schicksal und unser aller Schicksal ist Janus.« »Nein, nicht. Diesmal nicht.« Sie wollte nicht noch einmal Sklavin sein, Sklavin des Janus. Was in Dario war, musste auch in ihr sein, sagte sie sich, und so suchte sie tief in ihrem Innern nach der geheimen Kraft, die ihr helfen sollte, dem fremden Willen zu widerstehen. Etwas, das bislang in ihr geschlummert hatte, brach endlich hervor und traf mit dem, was Dario aussandte, zusammen. Sie spürte, wie er stutzte und dann seine Anstrengungen vergrößerte. Paul begriff, was geschah. Er begriff es schnell, aber nicht schnell genug, um auf irgendeine Weise eingreifen zu können. Claudia und Dario lieferten sich ein Duell des Geistes. Sie standen einander gegenüber und starrten einander an, beide zitterten am ganzen Leib, und das Zittern schien sich auf die gesamte Höhle zu übertragen. Es war wie ein Erdbeben, Steine und Felsbrocken stürzten herab. Er wollte die Arme ausstrecken, um Claudia aus der Gefahrenzone zu ziehen, aber da traf ihn ein schwerer Stein an der Brust und schleuderte ihn nach hinten. Er stolperte und fiel. Als er sich schwankend wieder erhob, war der lautlose Kampf beendet, und auch die Höhle war wieder ruhig. Er griff nach einem Handscheinwerfer, den einer der flüchtenden Verschwörer zurückgelassen hatte, und richtete ihn auf die Stelle, wo Schwester und Bruder einander eben noch gegenübergestanden hatten. Sie lagen beide unter Felstrümmern begraben. »Nein!« schrie er und lief hinüber zu den beiden reglosen Körpern. Dass Dario tot war, sah er auf den ersten Blick. Sein Schädel war zertrümmert, ein Teil des Gehirns freigelegt. »Und Claudia?« Vorsichtig räumte er zwei Felsbrocken von ihrer Brust und fühlte unendliche Erleichterung, als er feststellte, dass sie noch atmete. Aber sie war nicht bei Bewusstsein, und auch als er sie ansprach, reagierte sie nicht. Inzwischen drangen Männer in Kampfanzügen in die Höhle ein, die bald von weiteren Scheinwerfern erhellt wurde. Ein Mann mit dem Rangabzeichen eines Offiziers eilte, die Pistole auf Paul gerichtet, herbei. Weitere Männer mit Sturmgewehren im Anschlag folgten. Paul rief ihnen seinen Namen entgegen und sagte, »Hier liegt Claudia Bianchi. Sie braucht dringend ärztliche Hilfe, und sie ist schwanger.« Der Offizier sprach in ein Funkgerät, das an seiner Brust befestigt war, und orderte einen Sanitätstrupp in die Höhle. »Sie müssen hier raus«, sagte er zu Paul. »Nicht ohne Claudia.« »Tut mir leid, Sie müssen sofort gehen«, beharrte der Offizier. »Wir bringen die Frau nach draußen, so schnell es geht.« Auf den Wink ihres Kommandanten traten zwei der Fallschirmjäger zu Paul und brachten ihn durch den Felsspalt hinaus aufs Plateau, wo nicht mehr gekämpft wurde. Die Carabinieri hatten alles unter Kontrolle und bewaffnete Posten sicherten das Areal nach allen Seiten. Von Lorenzos Hütte war nur noch ein brennender Trümmerhaufen übrig. Offenbar hielten die Fallschirmjäger es nicht für notwendig, die Überreste zu löschen. »Paul, wie geht es Ihnen? Wo ist Claudia?« Zwischen all den Uniformierten tauchte ein Mann in Zivil auf und kam auf Paul zugelaufen. »Aldo? Nachdem wir Claudias Handy geortet hatten, habe ich es mir nicht nehmen lassen, die Carabinieri zu begleiten.« Er blieb vor Paul stehen und musterte ihn besorgt. »Sie sehen reichlich mitgenommen aus.« »Ich bin in Ordnung, aber Claudia, was ist mit ihr?« »Sie liegt noch in der Höhle, verletzt. Hoffentlich kommt bald ein Arzt.« »Da ist schon einer mit einem ganzen Sanitätstrupp. Sehen Sie?« Aldo zeigte auf ein paar Uniformierte, die das Rotkreuzabzeichen trugen und eben in der Höhle verschwanden. »Sie müssen Vertrauen haben, Paul. Ich hatte auch Vertrauen und die Ärzte haben Alessandra geholfen.« »Alessandra?« Paul musste sich eingestehen, dass er die verletzte Polizistin vollkommen vergessen hatte. »Wie geht es ihr?« »Gestern ist sie aus dem Koma erwacht. Die Ärzte sagen, dass sie sich wieder ganz erholen wird. Und sie hat meinen Heiratsantrag angenommen.« Paul drückte ihm die Hand. »Meinen aufrichtigen Glückwunsch, Aldo.« Es waren wohl nur wenige Minuten, aber Paul erschien es wie eine Ewigkeit, bis die Sanitäter Claudia endlich aus der Höhle brachten und auf eine Trage legten. Sie war noch immer ohne Bewusstsein. Paul fragte den Arzt, wie es um sie stehe. »Ehrlich gesagt, noch ist alles offen. Sie muss schnellstens in ein Krankenhaus.« Ein Transporthubschrauber schwebte über dem Plateau ein und verharrte dort in der Luft. Die Männer an Bord ließen eine Antirotationsleine herab, und mit Hilfe eines Rettungssacks wurde Claudia vorsichtig hochgezogen. Am liebsten wäre Paul mitgeflogen, doch das war unmöglich. Kaum war der Rettungssack mit Claudia an Bord gehievt, setzte der Pilot sein schweres Luftfahrzeug auch schon in Bewegung und ließ es schnell Geschwindigkeit aufnehmen. Tränen verwischten Pauls Blick, als er dem kleiner und kleiner werdenden Hubschrauber nachblickte. 12 Tage später. Rom, Questura Centrale, Polizeipräsidium. Paul war neugierig, was der Polizeipräsident von ihm wollte. Die Einladung zu diesem Treffen hatte ihn in San Vito erreicht, wo er ein paar Tage verbracht hatte, um sich von Ludovico Anfuso zu verabschieden. Dem ging es glücklicherweise wieder ganz gut, und er behauptete steif und fest, er komme wunderbar allein zurecht, aber Paul hatte durchgesetzt, dass zweimal pro Woche eine Frau aus dem Ort nach ihm sah. Gespannt betrat er, nachdem er die Anmeldeprozedur hinter sich gebracht hatte, das Gebäude der Questura Centrale. Als sie ihn damals verdächtigt hatten, er hätte Anfusos Bruder ermordet, war er schneller reingekommen, dachte er mit einem Anflug von Ironie. Drinnen traf er zu seiner Überraschung auf Pater Ackermann, der anscheinend kurz vor ihm einen Besucherausweis erhalten hatte. »Das sieht ja fast nach einem Klassentreffen aus«, entfuhr es Paul. »Hat Compagni Sie auch eingeladen?« Der Generalsekretär nickte und lächelte. Sie fuhren mit dem Fahrstuhl hinauf ins oberste Stockwerk und begaben sich in das geräumige Büro des Polizeipräsidenten mit der eindrucksvollen Aussicht über die Dächer Roms. Dort warteten außer Compagni der Vizeinspektor Bruno Ruata, Monsignore Aiji Uehara, Aldo und Claudia. Claudia. 10 Tage lang hatte sie in einer Klinik in Bologna gelegen und Paul hatte sie mehrmals dort besucht, aber auch als es ihr körperlich besser ging, war es ihm nicht gelungen, sie aufzuheitern. Er hätte sie gern aus dem Krankenhaus abgeholt, aber sie war überraschend entlassen worden, gerade als er sich in San Vito aufhielt. Die ein wenig zu aufgedonnerte Vorzimmerdame des Polizeipräsidenten versorgte sie mit Gebäck und Getränken und ließ sie dann allein. Compagni bedankte sich bei allen für ihr Kommen und sagte, »Vielleicht fragen Sie sich, was dieses Treffen soll, jetzt, wo alles vorüber ist, aber ich dachte mir, es ist einfacher so, als wenn jeder mit jedem telefoniert.« »Das begrüße ich sehr«, sagte Ackermann. »Zwar weiß ich, dass Ihre Männer in den Apenninen den Söhnen des Alten eine Niederlage beigebracht haben, aber ich brenne darauf, Näheres zu erfahren. Juan Felipe Martin ist tot, nicht wahr?« »Ebenso wie der Bruder von Kommissario Bianchi«, bestätigte der Polizeipräsident. »Sie und eine ganze Anzahl Ihrer Gefolgsleute sind bei den Kämpfen in Pelicano und in den sogenannten Geisterhöhlen getötet worden. Bedauerlicherweise sind auch 2 Carabinieri gefallen.« »Da wir sowohl Kommissario Bianchi als auch Signor Cadrell hier haben, können wir jetzt vielleicht aus erster Hand erfahren, was sich in diesem Ort, Pelicano, ereignet hat«, schlug Ruata vor. Compagni zeigte sich einverstanden. Also berichteten Paul und Claudia abwechselnd, wobei Claudia einen sehr sachlichen, beinahe schon distanzierten Ton anschlug, so als habe sie das alles gar nicht selbst erlebt. Schon als Paul sie im Krankenhaus besucht hatte, war ihm diese seltsame Distanziertheit aufgefallen. Aber vielleicht konnte sie das, was sie erfahren und durchlitten hatte, nur auf diese Weise verarbeiten. Als Paul und Claudia geendet hatten, fragte Ruata nach, »Heißt das, die Söhne des Alten sind endgültig besiegt?« »Das wäre vielleicht ein wenig zu optimistisch gesprochen«, erwiderte der Polizeipräsident. »Immerhin wissen wir, dass sie über ein weites Netz aus Anhängern und Sympathisanten verfügen. Daher lässt sich nicht ausschließen, dass wir künftig in der einen oder anderen Weise von ihnen hören. Aber ich glaube nicht, dass das, was von ihrer Organisation übrig ist, noch einmal wirklich gefährlich werden kann. Die Söhne des Alten haben ihre Führungsspitze verloren und noch dazu ihr Heiligtum, den Tempel ihrer Gottheit.« »Ja, diese Götterhöhlen«, sagte Uehara. »Aus archäologischer wie aus theologischer Sicht sind sie äußerst interessant. Was soll mit ihnen geschehen?« »Wir haben das ganze Terrain erst einmal zum Sperrgebiet erklärt«, antwortete Compagni. »Was kein großes Problem war, da Pelicano ein verlassener Ort ist. Offiziell wird das Gebiet als Testgelände für neue Waffen benutzt. Das gibt uns Zeit, die Höhlen in aller Ruhe und mit der gebotenen Vorsicht zu erforschen.« »Warum mit Vorsicht?« fragte Ruata. »Sie haben doch gehört, was Kommissario Bianchi und Signor Cadrell berichtet haben. Dort ist mit seltsamen Phänomenen zu rechnen.« Compagni schmunzelte. »Bei Ihnen im Vatikan wird das übrigens sehr ernst genommen, Signor Ruata. Uns wurde versichert, wir könnten jederzeit auf versierte Exorzisten zurückgreifen.« »Die Erforschung dieser Höhlen liegt uns sehr am Herzen«, versicherte Uehara. »Der Vatikan wird die Angelegenheit mit allen erforderlichen Mitteln unterstützen, auch finanziell.« »Gleiches gilt für die Gesellschaft Jesu«, fügte Ackermann hinzu. Compagni beugte sich vor und sah Ruata an. »Aber jetzt habe ich mal eine Frage. Wie steht es um den Kollegen Tarabella? Seit dem Attentat auf den Heiligen Vater ist es seltsam still geworden um ihn und die ganze Angelegenheit.« »Der Heilige Stuhl hat kein Interesse daran, dass die Sache in der Öffentlichkeit breitgetreten wird«, erklärte der Vizeinspektor. »Deshalb hat das Vatikanische Pressebüro sich auch mit Meldungen darüber sehr zurückgehalten. Wenn Sie allerdings die Zeitungen genau gelesen hätten, wäre Ihnen eine kleine Meldung über Olindo Tarabella, der zufolge es ihm gesundheitlich bereits wieder recht gut geht, nicht entgangen.« »Ich hatte in den vergangenen Tagen anderes zu tun, als ausgiebig Zeitung zu lesen«, erwiderte Compagni. »Doch ich hoffe, diese Meldung entspricht den Tatsachen.« »Das tut sie. Tarabella ist schon wieder gut bei Kräften.« Der Polizeipräsident nickte. »Das freut mich, denn es bedeutet doch sicher, dass er seinen Dienst bald wieder antreten kann.« »Damit wird es wohl nichts werden«, meinte Ruata zögernd. »Würde er auf seinen Posten zurückkehren, wäre es unausweichlich, dass die Medien neugierig werden und Fragen nach den Gründen für das Attentat stellen würden. Ein vatikanischer Sicherheitschef, der selbst versucht hat, auf den Papst zu schießen, wäre in den Augen der Öffentlichkeit einfach nicht tragbar. Andererseits wollen wir keine Geschichten über Dämonen verbreiten, die seiner Heiligkeit nach dem Leben trachten. Deshalb werde ich für einen gewissen Zeitraum Tarabellas Amtsgeschäfte kommissarisch übernehmen und es wird ein Nachfolger für ihn gesucht. Könnten Sie das nicht sein? Fragte Claudia. Schon möglich. Aber was soll mit Tarabella geschehen? Hakte Aldo nach. Er wird nach Neapel zurückgehen, wo er ja früher als stellvertretender Polizeichef tätig war. Dort wird er eine leitende Position in einem privaten Sicherheitsunternehmen einnehmen. Die Einzelheiten sind bereits geregelt. Nach einer weiteren Viertelstunde, in der nichts Wesentliches mehr besprochen wurde, löste Compagni die Zusammenkunft auf und Paul verabschiedete sich von allen. Aldo schüttelte ihm mit einer Herzlichkeit die Hand, die neu war zwischen ihnen, und sagte, »Ich hoffe, Sie kommen, wenn Alessandra und ich heiraten.« Höflich antwortete Paul, »Ich wünsche Ihnen beiden alles Glück dieser Welt, aber Sie werden wohl ohne mich auskommen müssen. Ich bin schon viel zu lange in Rom. Der Monzi und die Kinder von Nicolas Bobadilla warten auf mich.« Dann wandte er sich an Claudia. »Trinken wir noch einen Kaffee zusammen?« Zögernd stimmte sie zu. Sie suchten sich eine stille Ecke in der Bar Napolitano, aber das Gespräch wollte nicht recht in Gang kommen. Seit den Geschehnissen in den Götterhöhlen, seit dem Kampf zwischen Claudia und Dario, seit dem Verlust ihres Kindes, war von der Vertrautheit, die zwischen ihnen geherrscht hatte, nichts mehr zu spüren. »Ich verstehe es nicht«, sagte Paul schließlich. »Was?« Claudia sah ihn an, als bemerke sie jetzt erst, dass sie ihm gegenüber saß. »Dass du so abweisend bist. Habe ich dir etwas getan, Claudia?« »Nein, aber ich dir. Ich habe unser Kind verloren.« »Das ist doch Unsinn. Du kannst nichts dafür. Es ist ganz allein die Schuld von Dario und Martin, und die haben dafür mit dem Leben bezahlt.« »Wenn ich mich nicht gegen Dario gewehrt hätte, wäre es nicht passiert.« »Wer weiß, was dann passiert wäre. Es ist nicht mehr zu ändern, Claudia. Wir können wieder ein Kind haben.« »Aber wollen wir das? Vielleicht bist du wirklich der Sohn des Lichts und ich die Tochter der Finsternis.« Sie lachte kurz auf, wurde dann aber wieder ernst. »Manchmal sage ich mir, dass das alles Quatsch ist und dass Martin und seine Söhne des Alten verrückt waren, Spinner, Perverse. Ich sage mir, dass Dario und ich vielleicht eine telepathische Begabung geerbt haben. Eine Begabung, die von Martin und seiner Gefolgschaft erkannt und ausgenutzt worden ist. Und dann wieder gibt es Momente, da denke ich, dass es einfacher ist, an den Dämon Janus zu glauben. Wo liegt die Wahrheit, Paul?« »Vielleicht irgendwo dazwischen. Vielleicht auch ganz woanders. Für uns ist das nicht mehr wichtig. Es ist vorbei.« »Da bin ich mir nicht so sicher. Wenn an der Janus-Geschichte etwas dran ist, sollten wir beide keine gemeinsamen Kinder haben.« Er nahm ihre Hände in seine. »Ich liebe dich. Und ich will mein Leben mit dir verbringen. Und am Mondsee gibt es viele Kinder, die Eltern brauchen.« Claudia lächelte. »So wie Nico?« »Ja. Wenn ich eine Frau hätte und mir einen Sohn wünschen könnte, würde ich Nico wählen. Die Frage ist nur, ob ich eine Frau habe.« Sie zog ihre Hände aus seinen zurück. »Ich glaube, für so eine Entscheidung bin ich noch nicht reif. Ich habe meine Vergangenheit noch nicht richtig verarbeitet. Wie soll ich da Entscheidungen über meine Zukunft treffen?« »Übermorgen fliege ich nach Österreich zurück. Ich habe in der Maschine zwei Plätze reserviert.« »Stornier den einen, Paul. Für mich ist das nicht der passende Zeitpunkt.« »Der passende Zeitpunkt, über die Zukunft zu entscheiden, ist immer das Hier und Jetzt, denn die Zukunft beginnt in jeder Sekunde neu.« »Nicht, Paul«, bat Claudia, »bitte nicht.« Er stand auf, legte eine Handvoll Kleingeld auf den Tisch und sagte, »Der Flug geht über Bologna, übermorgen um 17.15 Uhr, von Fiumicino.« Zwei Tage später. Epilog. »Bitte, Signore, wir müssen das Boarding jetzt abschließen, damit wir pünktlich starten können. Es kommt niemand mehr.« Nein, es kam niemand mehr. Bis zuletzt hatte Paul in der Abflughalle gewartet, gehofft, dass Claudia noch kommen würde. Aber er hatte seit ihrem Gespräch in der Bar Napolitano nichts mehr von ihr gehört. Langsam griff er nach seiner Tasche und ging zu der jungen Frau in der schmucken Uniform, die ihn ungeduldig erwartete. »Auf etwas anderes konnte ich auch nicht hoffen, nachdem ich Sie damals so im Stich gelassen habe.« »Wie meinen Sie, Signore?« Paul lächelte sie an, ohne sie wirklich zu sehen. »Ach nichts, hier bitte.« Sie nahm sein Ticket in Empfang, steckte es in den dafür vorgesehenen Schlitz und händigte ihm seine Bordkarte aus. »Ich wünsche Ihnen einen guten Flug und hoffe, Sie kommen bald mal wieder nach Rom.« »Nein«, sagte Paul und lächelte immer noch. »Hierher komme ich nie wieder.« Die junge Frau war irritiert, aber sie überspielte es gekonnt. »Einen guten Flug jedenfalls.« Während er zum Flughafenbus ging, sagte er sich, dass er Claudia nichts vorzuwerfen habe. Er hatte mehr von ihr erwartet, als er selbst 2 Monate zuvor zu geben bereit gewesen war. Er hatte sich bei Vico in den Bergen verkrochen und wäre vielleicht noch länger dort geblieben, wäre Claudia nicht aufgetaucht. Er war froh, dass sie nach San Vito gekommen war, auch wenn die damit verbundenen Ereignisse alles andere als erfreulich gewesen waren. Claudia hatte ihn ins Leben zurückgeholt. Jetzt wusste er, wie seine Zukunft aussehen würde. Sie hatte nichts mit Rom zu tun, mit Göttern oder Dämonen, mit dem Vatikan oder den Jesuiten. Er bedauerte zutiefst, dass es eine Zukunft ohne Claudia sein würde, aber ihre Lebensbahnen waren wohl einfach nicht vereinbar. »Wie 2 Monde, die um denselben Planeten kreisen, aber niemals zusammenkommen können«, murmelte er. »Was sagen Sie?« fragte der kleine ältere Herr, der im Bus neben ihm saß. »Ich dachte gerade an 2 Monde.« »Aber es gibt doch nur einen«, belehrte ihn der ältere Herr. »Vielleicht ist gerade das das Problem.« Der ältere Herr blickte angestrengt aus dem Fenster. Offenbar hatte er beschlossen, dass es besser sei, Paul zu ignorieren. Im Flugzeug blieb der Platz neben Paul leer. Er stellte seine Tasche darauf, wie um ihn freizuhalten. Eine blonde Stewardess nahm die Tasche, lächelte ihn professionell an, stellte die Tasche in die Gepäckablage über den Sitzen und klappte die Ablage zu. »Wir starten gleich.« »Ja«, sagte Paul nur. Die Besatzung hatte es wirklich eilig mit dem Start und schon bald rollte die Maschine an. Dann blieb sie jedoch nach wenigen Metern wieder stehen. Ein Funkspruch aus dem Cockpit unterbrach das Murren der Passagiere. »Sehr verehrte Fluggäste, hier spricht Ihr Kapitän. Leider kommt es aufgrund einer Routinekontrolle zu einer kleinen Verzögerung. Unsere Ankunft in Bologna wird sich dadurch nur unwesentlich verzögern. Alle Anschlussflüge werden erreicht. Bitte haben Sie ein wenig Geduld.« Die blonde Stewardess eilte in Richtung Heck, wobei sie von vielen am Gang sitzenden Passagieren mit der Frage bedrängt wurde, was es mit dieser Kontrolle auf sich habe und wie lange sie dauern werde, aber sie ließ sich auf kein Gespräch ein. Ebenso wenig der dunkelhäutige Steward, der ihr folgte. Ein Kleinbus der Flughafengesellschaft kam angebraust und mehrere Personen stiegen aus. Dann wurde die flugzeugeigene Gangway am Heck ausgefahren und jemand kam an Bord. Hektisch wurde erst die Gangway wieder eingeholt, dann die Maschine verschlossen. Als Paul sich umdrehte, sah er Claudia auf sich zukommen und neben seiner Reihe stehen bleiben. »Polizei, Routinekontrolle, ist das der Platz, der für Claudia Bianchi reserviert ist?« »Ja, das ist er«, sagte Paul glücklich. Sie setzte sich und sah ihm in die Augen. »Verzeih, aber es hat etwas gedauert.« Er küsste sie und sagte, »Ich bin sehr froh, dass Sie hier auf jeden Passagier warten.« »Noch habe ich einen Polizeiausweis, jedenfalls so lange wie mein Resturlaub dauert. Dann brauche ich einen neuen Job. Fehlt euch im Waisenhaus vielleicht eine Sicherheitschefin?« »Wenn ich mir das so überlege...« »Verzeihung?« Neben ihnen stand die blonde Stewardess und lächelte eisern weiter. »Ich habe Ihr Gepäck verstaut, Kommissario Bianchi. Nach der Landung in Bologna händige ich es Ihnen aus. Darf ich Ihnen jetzt beim Anschnallen behilflich sein? Wir starten gleich.« Als die Stewardess weitergegangen war, fragte Claudia, »Hast du eigentlich ein Foto von Nico?« »Ja.« Er zog seine Brieftasche hervor und suchte nach den Fotos von den Waisenkindern. Auf einem stand er inmitten einer Gruppe von Jungen. Er zeigte auf einen kleinen Jungen mit dunklen Locken, der sich dicht an ihn drängte und ein wenig schüchtern zu ihm aufblickte. »Das ist er. Ich finde, er sieht dir ähnlich.« Paul lachte, als er Foto und Brieftasche wieder verstaute. »Das kann aber wirklich nur ein Zufall sein.« Claudia legte den Kopf auf seine Schulter. »Dahinter steckt ganz sicher keine Verschwörung?« »Nein, sicher nicht. Von Verschwörungen und dunklen Machenschaften, von Geheimgängen, Götterhöhlen und Katakomben habe ich für den Rest meines Lebens genug.« Das Flugzeug rollte zum 2. Mal an, wurde schneller und hob schließlich ab. Rasch gewann es an Höhe. Erleichtert sah Paul Rom unter sich kleiner und kleiner werden. Die ewige Stadt, der Vatikan, Intrigen und Geheimnisse, unheilvolle Mächte, Institutionen und Personen, die auf sein Leben Einfluss nahmen und ihn zwangen, Dinge zu tun, die er gar nicht tun wollte. Die ihn zu einer Figur auf einem Spielbrett degradierten, um mit ihm ein Spiel zu spielen, das nicht seins war. All das, und darüber war er von Herzen froh, hatte jetzt ein Ende. Das war Teufelssohn von Jörg Kastner, gelesen von Erich Reuker.